Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein wirklich interessantes Thema, das sollte jedermann, der seinen eigenen Weg geht und jedermann, der die rote Pille genommen hat, wissen. Absolut wissen. Aber bevor ich dazu komme, ganz kurzes Update. Ich habe Kimber heute schon bei mir. Er liegt. Dieses verrückte Mann, wenn man sich hier selber sieht. Da liegt ja der große Bär. Meine Ex hat Handwerker im Haus heute. Da ist irgendein Notfall mit irgendeiner Leitung. Und ja, wenn diese ganzen Handwerker dann da hämmern und irgendwas gucken und da schlaufen fünf Mann durchs Haus und rein und raus in den Handwerkerwagen, dann ist das für Kimber nicht besonders entspannt. Dann eskaliert er und was heißt er eskaliert? Er macht halt seinen Job. Er kommt dann natürlich nicht zur Ruhe, weil da sind fremde Personen im Haus, dann bellt er und bellt er und sagt Bescheid und sagt Bescheid und das passt ihm natürlich vorne und hinten nicht, dass die quasi durch sein Territorium laufen und um das für ihn halt entspannter zu gestalten, habe ich ihn dann heute zu mir genommen, das freut mich sehr. Da liegt da der große Bär. Ja, nach dem Video geht's los. Ja, er ist schon ganz aufgeweckt, der will gleich mit mir eine Runde um See gehen, aber ich habe gedacht, ich mache jetzt erst das Video für euch fertig, weil es ja auch alles immer ein bisschen Timing mit dem Hund, das darf ja alles nicht zu früh sein, dann ne, dann gibt es Essen und das hat alles seinen Ablauf und der soll logischerweise auch eingehalten werden. Ja, Männer, ich hatte ja gestern, ich hatte euch ja im letzten Video auch gesagt, erstmal danke für die krasse Resonanz, also wie viel ihr dieses Video gesehen habt, finde ich wirklich Hammer. Auch von gestern, wo ich das erzählt habe mit der Obdachlosigkeit und wie es mir fast passiert ist, wie es diesem James passiert ist. Das ist also auch wirklich, das sind eye-opening Moments. Also jeder Mann, der seinen eigenen Weg geht, sollte sich mit diesen Themen wirklich intensiv beschäftigen und auch mal in einer ruhigen Minute wirklich mal drüber nachdenken. Und ja, es ist einfach so, das ist unsere Realität, in der wir leben. Ja, dann hatte ich ja gestern noch eine Immobilienbesichtigung und dort habe ich einen Pastor getroffen. Der wollte das Haus kaufen für sich, war mit seiner Frau da und seinen drei Kindern. Und dann habe ich mich mit ihm auch in Ruhe nochmal so unterhalten, von Mensch zu Mensch. Und da ich ja mit den ein oder anderen Ausführungen, also was die Bibel dazu sagt, damit habe ich mich schon intensiv auseinandergesetzt. Das habe ich auch bei Nicolo im letzten Livestream ja auch mal zitiert. Und wie heftig, also diese Männer sind red-pilled. Also das ist ein Red-Pill-Man. Der ist definitiv, muss man sagen, der ist verheiratet und der hat Kinder. Und trotzdem ist er sich der Philosophie der roten Pille alleine dadurch, dass er die Bibel natürlich, er Theologie studiert und hat die Bibel verinnerlicht. Und der ist mit der roten Pille quasi vertraut. Und das hat mich gestern, also wirklich, also ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass ich sage, okay, das muss ich euch mal erzählen. Aber bevor ich jetzt auf diesen Kontakt mit diesem Pastor jetzt eingehe gestern, möchte ich euch kurz erstmal uns erstmal alle auf den gleichen Wissensstand bringen. Und was sagt die Bibel? Also ich habe eine hier und das ist wirklich, die ist auch rot. Das ist quasi nach meinem aktuellen Kenntnisstand, ist es nicht Rollo Tomasi mit The Rational Male, sondern es ist wirklich die Bibel. Ihr solltet sie mal lesen. Das ist das erste Buch der Manosphäre, kann man tatsächlich sagen. Und ich frage mich bis heute, dass ich in der Schule immer Religionsunterricht hatte und davon nie gehört habe. Wie kann das sein, dass mir alles gelehrt wurde, aber die Kernaussagen der Bibel, was hier drin steht, hat man mir nie gesagt. Weder in der Grundschule noch in der Orientierungsstufe, sowas gab es damals, noch auf den weiterführenden Schulen gab es immer Religionsunterricht. Aber die Aussagen, die Bibel hat, worum es wirklich geht, die wurden mir vorenthalten. Und damit müssen wir jetzt mal ein für alle Mal aufräumen, weil die Bibel hat ein paar ganz tolle Sachen dazu zu sagen, zu unseren Themen. Und das möchte ich jetzt hier mal mit euch gemeinsam mal durchgehen. Und da gibt es auch eine sehr interessante Ausführung zu von einer Internetseite. Und deswegen schiebe ich mich jetzt hier mal zur Seite. Zack, ich mache mich mal ein bisschen kleiner. So, dann blende ich das hier mal ein. Ja, das sieht doch gut aus. So, und zwar, ich werde diese Seite jetzt auch hier unten unter dem Video verlinken, dass sich jeder von euch das selber nochmal durchlesen kann und nochmal nachvollziehen kann. Großer Bär, lass mich das nochmal hier fertig machen. Und dann bin ich bei dir, okay? Ja, bis gleich. So, guck, da ist ja der große Bär. Seht ihr ihn? Er will irgendwas, deswegen will er sich jetzt nicht streicheln lassen. Also, das ist die Seite zeltmacher.eu. Was sagt die Bibel zur Rolle der Frau? Und das ist wirklich ein hochinteressantes Thema. Ich schiebe mich mal hier vernünftig zur Seite, dass sich das nicht überlappt. So, und das will ich mal mit euch gemeinsam mir mal anschauen. Ich mache das einfach noch mal ein bisschen größer, dann könnt ihr das auch besser lesen. So. So können wir das auch alle ein bisschen besser lesen. Also, was sagt die Bibel zur Rolle der Frau? Wer als Mann die Frau lehrt, gerät unter Verdacht. Will er sie unterdrücken, sogar die Bibel dazu missbrauchen? Besser, man bleibt und lehrt unter seinesgleichen. Von Mann zu Frau wird es da schon schwieriger. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht seine Aufgabe, sondern die der älteren Frauen gegenüber den jüngeren Frauen von Frau zu Frau. So, also es geht wirklich darum, dass es auch gar nicht die Aufgabe des Mannes ist, die Frauen, also den Frauen, die Frau in ihre Position zu rücken und ihnen ihre Aufgaben zu nennen. Das ist die Aufgabe der älteren Frauen. So, und deswegen steht in der Bibel in Titus Vers 2, 1 bis 5, das ist hier. So, ich zitiere, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, also die Frau, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht mit vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das sagt die Bibel dazu. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Bibel sagt ganz klar, wo die Frau steht, was ihre Aufgabe ist. So, gleich vorweg, der Mann ist deswegen nicht mehr wert. Also auch die Aufgabe des Mannes wird nochmal hier besonders aufgeführt. Also, der Autor schreibt weiter, Frauen sollen also Frauen dazu anleiten, sich ihren Männern unterzuordnen. Welche Frau lehrt das heute? Welche Frau ist darin heute ein Vorbild? Und so bleibt es hier dem Mann überlassen, über das Thema zu schreiben, auch wenn er dabei unter Verdacht gerät. Genau, genau, absolut. Und so ist es ja auch heute. Die Frauen lehren nicht mehr ihre Töchter, häuslich zu sein, keusch zu sein, ihre Männer zu lieben, gütig zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Nein, die sagen ihren Frauen, ihren Töchtern, du brauchst einen Mann so sehr wie ein Fisch ein Fahrrad. Du brauchst überhaupt gar keinen Mann mehr heutzutage, sagen sie ihren Töchtern. Du kannst das Gleiche erreichen wie ein Mann. Du brauchst nur zu studieren, dann hast du am Ende 200 Männer unter dir und bist Teamleiterin und so weiter. So, aber damit wird das Wort Gottes verlästert. Und die Frauen kommen ihrer Aufgabe nicht nach, aus ihren Töchtern wirklich vernünftige Töchter zu machen, die für uns Männer quasi, mit denen wir gemeinsam was aufbauen können, leben. Das ist heute nicht mehr möglich. Ja, weiter geht's. Frauen lehren sogar ihre Männer, Frauen lehren ihre Männer, Fragezeichen. Der Zeitgeist fordert Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Ihm folgend werden heute immer mehr Frauen Pastor oder Ältester in einer Gemeinde. Was aber sagt Gott dazu? Hochinteressant. Wieder 1. Korinther, Vers 14, 34, F. So. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Das sagt unsere Bibel. Das hätte ich selber nicht geglaubt. Das sagt unsere Bibel zur Frau. Es ist schändlich für die Frau zu reden, wenn Männer da sind und die Frau erhebt plötzlich das Wort und meint, sie muss die Männer belehren. Ich kann es nur noch mal vorlesen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz das sagt. Da steht alles. Da steht alles, wie die Frau sich zu verhalten hat. So, und weiter geht's. Schon wieder dieses Gebot, Unterordnung. Das griechische Wort Hypotasso ist eindeutig und wird auch in Bezug auf Gott und Jesus Christus gebraucht, dem alles unterworfen ist. Dann wird nochmal benannt, wo das in der Bibel aufgeführt wird. Der Christ ordnet sich Christus unter und ist ihm gehorsam. Der Christ liest die Bibel und lernt von Gott in aller Unterordnung. Er darf natürlich Fragen stellen und mit Gott reden, aber er darf Gott nicht belehren. Kimi, es geht gleich los, du großer Bär. Warte kurz. Derart sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen. Geht das als Pastorin? Kann man predigen und gleichzeitig schweigen? Die Antwort ist offensichtlich. Die Rebellion eigentlich unerklärlich. Also stellt sich die Frage, wie kommt eine Frau auf die Idee, Pastor oder Ältester zu werden? Es steht ganz klar im Wort Gottes, dass die Frauen schweigen sollen. Sie sollen daheim ihre Männer fragen, aber sie sollen nicht Männer lehren. So steht es in der Bibel. Aber weiter geht's. Ihr versteht mein Nachdruck, wenn ich das lese, weil wir so weit in unserer heutigen Welt von den Lehren der Bibel weggekommen sind. Und deswegen kann man wirklich sagen, wir leben in einer gottlosen Welt. Und daher kommen auch diese Probleme zwischen Mann und Frau. Aber weiter geht's. Und daher auch die Rebellion der Frau quasi gegen das Wort Gottes und gegen den Mann. In der Familie wie in der Gemeinde. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Amen. Epheser Vers 5, 22f. So, Vergleich Kolosser Vers 13, Vers 3, 18. Da könnt ihr euch dann in der Bibel das Ganze entsprechend nochmal nachschlagen. Also, das ist also wirklich, das alte Wort hat mehr Wahrheit in unserer heutigen Zeit als je zuvor. Da steht genau drin, wie die Ordnung zu sein hat. Und so hat sie auch all die Jahre funktioniert. Und seitdem wir jetzt dieses Girl Power Movement haben, die letzten 70 Jahre, ist hier alles aus den Fugen geraten. Obwohl das Wort Gottes ganz klar sagt, wie man zu leben hat. Und noch einmal, Unterordnung, dasselbe griechische Wort und wieder auch die Analogie zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das Wort Gottes ist hier ganz eindeutig. Was soll man da noch schreiben? So, und die ewige Lebensordnung, das ist 1. Timotheus, Vers 11 bis 15. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Ihr Frauen, lest euch das mal durch und versteht es. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. So, die Frau soll in der Stille lernen. So, sie soll nicht über den Mann herrschen. Das ist nicht gewollt. Sie soll sich still verhalten. Sie soll ihren Mann nicht unterbrechen, ihm nicht übers Wort fahren und auch nicht reden größtenteils. Der Mann redet mit der Frau und die Frau nickt. So steht es dort. Und alles andere ist deswegen auch dysfunktional, wie ich es in meinem Video gesagt habe. Ich werde das hier dann auch nochmal verlinken, für den einen oder anderen, der es nicht gesehen hat. Aber das ist halt hochgradig dysfunktional, wenn man gegen diese ewige Lebensordnung, und deswegen heißt es die ewige Lebensordnung, wenn man dagegen rebelliert, wie es die Frauen halt tatsächlich tun. Und daher kommen unsere ganzen Probleme. Und deswegen sage ich euch, wenn eine Frau rebelliert, aber das kommt gleich unten noch, dann lasst sie rebellieren. Übergebt sie dem Schöpfer, kümmert euch nicht mehr um sie. Ein drittes Mal, Unterordnung. Wieder dasselbe griechische Wort. An dieser Stelle ist die Begründung interessant, denn Adam wurde zuerst gebildet. Die Ordnung zwischen Mann und Frau ist also nicht kulturell zu erklären, sondern durch Gottes Schöpfung. Eva wurde dem Adam als Gehilfin erschaffen. Erstes Buch Mose, Vers 2 bis 18, Vers 2, 18. Das ergab sich nicht erst nach dem Sündenfall, sondern wurde vorher von Gott so bestimmt. Der Unterschied nach dem Sündenfall ist nun, dass diese Ordnung durcheinander geraten ist und zu einem hier gepredigten Gebot wurde, das bis heute leider immer wieder übertreten wird, auch von den christlichen Familien, zu Hause wie in der Gemeinde. Und das ist genau der Wahnsinn, den wir heute haben. Die Frau möchte nicht mehr die Gehilfin des Mannes sein. Nein, nein, sie möchte sich selbst verwirklichen und der Mann muss irgendwie in ihr Leben sich mit integrieren. Oder anders gesagt, er soll sich anpassen. Er soll im Optimalfall sogar der Gehilfe der Frau sein. Das ist also wirklich, was wir heute leben und wie es die ewige Lebensordnung bestimmt hat, hat miteinander nichts zu tun. Also das ist wirklich augenöffnend. So, es geht um die Herrschaft. was vor dem Sündenfall kein Thema war, ist heute zum Krieg geworden. Und das ist das, was wir alle schon erlebt haben. Alle wir Männer, die wir jetzt unseren eigenen Weg gehen, die Philosophie der roten Pille und des eigenen Weges verinnerlicht haben, wir wissen das. Es ist zum Krieg geworden. Machen wir uns nichts vor. Die meisten Frauen beherrschen ihren Mann. Der Zeitgeist erlaubt es ihnen und fördert es sogar. Der Teufel freut sich darüber. Im schlimmsten Fall schlägt die Frau ihren Mann. So, und das werde ich jetzt auch nochmal in meinem Video, das werde ich ja auch noch mit verlinken, wie ich mich, also wenn du dich gegen deine Mutter, mein letztes Video von, ich muss den Titel nochmal zusammenkriegen, sorry, verzeiht mir, das regt mich einfach ein bisschen auf, wenn ich sehe, wie wir uns entfernt haben von dem, was eigentlich für uns gewollt ist und was eigentlich schon seit Tausenden von Jahren für uns Bestand haben sollte. Und das ist also wirklich, das ist erschreckend, wirklich. Und deswegen auch das Video, wenn du dich gegen deine, wenn deine Mutter dich nicht respektiert, würde ich niemals eine Frau respektieren. Und wie meine Ex mich sogar schlagen wollte, ich habe sogar gesehen, wie Frauen Männer geschlagen haben. Und deswegen steht es auch hier, schreibt er auch, im schlimmsten Fall schlägt die Frau ihren Mann. Im Normalfall manipuliert sie ihn durch Weinen oder schlechte Laune, Provokation, Erpressung. Solche Kriegsführung liegt in ihrer gefallenen Natur und wurde vorhergesagt. So, wieder erstes Buch Mose, Vers 3, 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Was haben diese weichen Beta-Männer, also der Baby-Boomer-Generation, damals falsch gemacht, um das so weit entgleiten zu lassen, wie wir das heute haben? Wie weit haben die ihre Frauen, und das sind jetzt die Mütter der Töchter, mit denen wir uns heute rumzuplacken haben, wie weit haben auch diese Väter das zugelassen, dass die Frau aus ihren Töchtern ein derartige Fehlprägung in diese Töchter reinbekommen, dass die tatsächlich glauben, die könnten über uns herrschen? Und dass das nicht gelehrt wird, ist für mich auch erschreckend, weil wir Männer sollen das gar nicht wissen. Wir sollen das gar nicht wissen, was die Bibel dazu sagt. Deswegen hat mich der Religionsunterricht auch immer gelangweilt und ich bin diesem auch nach Möglichkeit ferngeblieben und das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil all das, was die mir erzählt haben, hatte nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Tatsächlich hat die Bibel aber eine Menge mit unserer Lebensrealität zu tun, das war mir so aber nie klar. So. Verlangen meint hier dasselbe wie im ersten Buch Mose, Vers 4, 7. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Die Sünde verlangt nach dir. Sie will über dich herrschen. Genauso verlangt die Frau nach dem Mann. Sie will über ihn herrschen. Er aber soll über sie herrschen. So, das ist eine hochinteressante Stelle. So. Und hier, das ist wirklich der Punkt, den sollten wir uns alle mal verinnerlichen. Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Das hat die ewige Lebensordnung nicht so vorgesehen. Natürlich sind wir gleichwertig, wir sind alles lebende Lebewesen und wir atmen, wir nehmen unsere Umwelt wahr und so weiter. Deswegen ist keiner mehr wert als der andere. Wir haben aber unterschiedliche Aufgaben. So, der Mann hat das Recht, die Pflicht und die Verantwortung über seine Frau zu herrschen. Wenn er nicht herrscht, sündigt er vor Gott. Tauschen ein Mann und eine Frau die Rollen, dann sündigen sie. Und genau diese Sünde, muss ich euch sagen, habe ich täglich gespürt, wenn meine Ex gegen mich rebelliert hat, was sie ja quasi immer getan hat. Und das führt dazu, dass ich habe mich aber von ihr nicht beherrschen lassen. Ich habe niemals nachgegeben. Und trotzdem hatte ich aber diesen Kampf mit ihr. Jeden Tag. Und wie sie versucht hat, mich immer wieder in eine unterlegene Position zu bringen. Wie sie mich shit-testet, wie sie mich manipuliert, wie sie mich gaslightet und so weiter. Und das habe ich halt nicht zugelassen, weil ich schon immer wusste, ob ich nur die Red Pill genommen hatte oder nicht. Ich wusste schon immer, dass das falsch ist. Und das wusste ich. Da brauchte ich nichts zu lesen, da musste ich niemals hiervon gehört haben oder niemals irgendeine Philosophie verstanden haben. Mein natürliches Wesen wusste schon immer, dass es falsch ist, dass diese unterlegene Kreatur über mich herrschen will. Das kann nicht funktionieren. So. Wie falsch das ist, das verursacht richtig Schmerzen. Man merkt richtig, wie die Seele einen hasst, wenn man mit der irgendeinen faulen Kompromiss gemacht hat. Und das liegt daran, dass der Mann vor Gott sündigt, wenn er das tut, wenn er mit seiner Frau die Rollen tauscht und seine Frau nicht beherrscht. Das ist die Lehre daraus. Und ich sage euch eins, ich werde mich nicht vor Gott versündigen, indem ich mit irgendeiner Frau irgendwie gegen das Wort Gottes handele. Und ich beherrsche die Frau, so wie es der Schöpfer vorgesehen hat, so nicht anders. Ganz einfache Geschichte. So, wenn der Krieg nicht zu gewinnen ist, und da muss man ja sagen, ich habe ja nie geheiratet und deswegen trifft das auf mich auch zu. Was tut der Mann, wenn seine Frau zwar Texte wie diesen hier liest, ihr Leben aber partout nicht ändern will? So wie meine Ex, die wollte es nur nicht mal hören. Die meisten Frauen, müsst ihr mal testen. Fragt mal eure Frauen oder irgendwelche Frauen, ob sie denn an Gott glauben. Da kommt der Opportunismus richtig ans Tageslicht. Die meisten Frauen sagen, ich glaube nicht an Gott. Die glauben nicht an Gott. Die glauben daran, dass wenn du den Stecker rausziehst, geht das Licht aus. So. Jetzt ist es aber so, manche von denen, da kommt der Opportunismus dann richtig raus, die sagen, ja, eigentlich glaube ich ja nicht an Gott, aber ich will auch nicht wirklich sagen, dass es ihn nicht gibt. So. Wie Fähnchen im Wind. Die wollen sich alles offen halten. Also, wenn es ihn nicht gibt, sollen sie sagen, ja, eigentlich habe ich ja eh nicht dran geglaubt. Wenn sie ihm dann aber begegnen, wenn ihre Seele ihren Körper verlässt, dann wollen sie sagen, naja, ich habe es ja auch nicht ausgeschlossen. Also, irgendwie muss man mich ja jetzt auch, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht so ist. So, die wollen sich auf keinen Standpunkt. Testet das mal. Fragt mal eure Frauen. Ich habe es mit Frauen gemacht. Die sagen entweder allem Nein, dann sind sie von der gegenteiligen Kraft beherrscht. Sie glauben nicht an Gott. Oder aber sie sagen, wie Fähnchen im Wind wollen sich das offen halten. Okay, so. Also die wollen halt ihr Leben partout nicht ändern, weil die sind halt fehlgeprägt. Man kann es halt vergessen. Okay, zunächst einmal leidet er, der Mann, wie es die Bibel beschreibt. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus. Besser ist es, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. So, besonders wert und eindrucksvoll ist dieses Bild. Eine rinnende Dachtraufe an einem Regentag und eine zänkische Frau, die gleichen sich. Wer sie aufhalten will, der hält Wind auf und mit seiner Rechten greift er nach Öl. So, der Autor hier erklärt das nochmal und schreibt, schon einmal versucht, den Wind aufzuhalten. Ist es dir bereits gelungen, nach Öl zu greifen? Genauso wenig wird man das Gezanke seiner Frau stoppen können. Wenn es sogar in der Bibel steht, dann ist es wohl leider so und ist tatsächlich nicht zu ändern, jedenfalls nicht vom Mann. Ihm bleibt dann nur noch ein Hoffen auf Gottes Eingreifen. Den unverheirateten Männern soll es eine Warnung sein, wenn sie sich zur Frau nehmen. So mancher Mann hat seine Entscheidung schon bereut. Das schreibe ich so deutlich zur Beschämung der betreffenden Frauen, die sich dazu auch noch Christen nennen. Und das kann ich euch nur so weitergeben. Es sollte euch allen eine Warnung sein und mir ist es eine ganz große Warnung. Und all diese Probleme, die wir heute haben, sind in der Bibel schon beschrieben. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das hat uns niemand gesagt. Das wollen wir nicht wissen. Weil ich habe auch meine Ex gefragt, wie kann es denn sein, sage ich, deine Eltern sind doch kirchlich verheiratet, richtig? Okay, wenn ich also kirchlich heirate, dann ordne ich meine Ehe doch dem Willen des Schöpfers unter. Okay, wie kann ich denn so das Wort Gottes verlästern, dass ich meine Tochter nicht die Lehre Gottes weitergebe, sondern sie zu dieser modernen Girlpower-fehlgeprägten, ich erspare euch weitere Worte, um das zu beschreiben, weil dann fallen nur noch Worte, die ich hier eigentlich gar nicht sagen will. Ihr könnt euch das mit Sicherheit vorstellen. Ja, so ist es. Also es gibt für den, wo war ich stehen geblieben? Es gibt für den Mann aber noch einen Weg. Wenn der Krieg nicht zu gewinnen ist, Gott will, dass der Mann ohne Sorge sei. Und so finden wir in der Bibel auch das Wort. Erstes Buch Korinther, Vers 7, 27 bis 29. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. So, das heißt, wenn man so eine zänkische Frau hat, also hier schreibt er auch, so schwierig und traurig es ist, scheint es mir für den Mann einer zänkischen Frau der beste Weg zu sein, sie einerseits nicht zu entlassen und die Trennung nicht zu suchen, sich andererseits aber auch nicht von ihr beherrschen zu lassen. Betrifft es dich, dann übergib ihre Rebellion dem Schöpfer im Gebet und lebe mit deiner Frau, als hättest du keine. So, und da ich natürlich nicht an meine Frau gebunden war, weil wir haben ja nicht geheiratet in dem Sinne, Also habe ich sie natürlich verlassen, bin von ihr gegangen, weggegangen, weil was will ich mit so einer Frau noch zusammenleben? Das war mir schon klar, dass ich das nicht mehr will. Und in diesem Fall habe ich auch quasi ihre Rebellion dem Schöpfer übergeben. Ich bin für die nicht mehr da. Für sie. Und deswegen, wie krass das hier in der Bibel schon beschrieben ist. Also die Bibel ist schon MGTOW. Weil hier steht ganz klar, bist du frei von einer Frau? Hier steht's. Bist du frei von einer Frau? Erstes Buch Korinther, Vers 7. So suche keine Frau. Die Bibel ist MGTOW. Die Bibel ist men going their own way. Da steht's. Wenn du keine Frau hast, such keine. Das ist das, was wir MGTOWs machen. Wir haben keine Frau und wir suchen keine. Wir wollen auch keine, weil wir wissen, wie die sich verhalten. So, noch ein Wort an die Frau. Und jetzt wird's richtig spannend. Vielleicht waren das harte Worte für dich. Und vielleicht liest du so etwas zum ersten Mal. Entschuldigung, ich muss nochmal unterbrechen. Ich habe das meiner Ex damals auch vorgelesen. Die wollte davon nichts hören. Der Teufel in ihr wollte damit nichts zu tun haben. Ich will mir von diesem alten Scheiß von dir nichts mehr anhören, hat sie gesagt. Damit brauchst du mir überhaupt nicht kommen. Das ist alles modern heute. So reden die. Davon wollte sie nichts hören. Da ist sie richtig böse geworden. Und es ruckzuck hat sie mich gestonewalled damit und ist weggelaufen. Also, sind die nicht mal mehr gesprächsbereit. Die wollen nicht mal mehr... Die sind nicht bereit, mit den Worten Gottes einen Konsens mit uns Männern zu finden. Ich habe das ausprobiert, die wollen das nicht mehr. Die sind so weit davon entfernt, dass man ihre Rebellion wirklich nur noch dem Schöpfer übergeben kann. Und deswegen gelten die Regeln unserer Philosophie umso mehr. Die Frauen, die müssen das tatsächlich merken. Und wenn ihr für sie simmt und für sie... Geld ausgibt und ihnen hilft und diesen ganzen Wahnsinn für die Weiber veranstaltet, ihnen diese ganze Aufmerksamkeit gibt, die Likes gibt in Social Media und so weiter, dann gebt ihr ihnen permanent Energie. Also ihr unterstützt quasi noch ihr Fehlverhalten. Das ist das, was ihr damit tut und das dürfen wir nicht mehr tun. In keinem, ich tue es sowieso nicht, aber nur als Botschaft auch für euch. Ich weiß, dass meine Zuschauer das auch nicht tun, aber für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, versteht die Zusammenhänge. Vorteilhaft ist ja, dass wir uns wahrscheinlich nicht kennen. Das ist eure Chance. Was würdest du sagen, wenn dein eigener Mann dir so predigen würde? Und ich habe das ist das, was ich euch gerade sagte. Ich habe meiner Ex das damals gesagt. Ich sage, guck mal, was Gott verlangt. Wie das die ewige Lebensordnung vorsieht. Wie wir vernünftig und zufrieden miteinander leben können. Und wie du das pervertiert hast. Das ist absolut verrückt. Traut er sich das überhaupt noch? Also traut sich der Mann überhaupt noch, seiner Frau so zu predigen? Ich traue mich das, mir ist das völlig egal. Traut er sich das überhaupt noch oder hat er vielleicht schon aufgegeben und lebt nur noch so, dass du als Frau zufrieden und nur so zu Hause immer Frieden ist? Nach außen hin mag alles gut aussehen, aber Gott sieht bekanntlich das Innenleben. Jede Frau will schön sein, du nicht auch? Dann nimm dir ein Beispiel an Sarah. Aber nur nochmal hier oben, um nochmal kurz hier zu bleiben. Die meisten Männer trauen sich das gar nicht mehr. Das ist ja völlig klar. So ein verheirateter Mann, der das hier liest und vielleicht sogar versteht. Es gibt ja auch viele Männer, die kenne ich auch in meinem Bekanntenkreis, die verstehen das selber gar nicht. Also die sind so von alleinerziehenden Müttern erzogen, die sind auch so gegaslightet und die sind so unterdrückt. Also die haben keine Maskulinität in sich mehr. Das sind richtige Beta-Manginas. Und die sind also wirklich so widerlich, dass sie auch wirklich glauben, man muss für seine Frau und man muss auch mit seiner Frau Kompromisse und so weiter. Die wollen ihre Frau gar nicht mehr beherrschen. Aber damit sündigen sie vor Gott. Macht euch das bewusst. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. So, und jetzt nochmal an die Frau. Erstes Buch Petrus, Vers 3, 1 bis 6. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. So, also ich lebe wirklich in der falschen Zeit. das, was wir Männer heute zu erleiden haben, durch diese fehlgeprägten, völlig entarteten Girlpower-Frauen, die hier rumlaufen. Also, wie gesagt, mit denen kann man auch nichts mehr anfangen. Und ich kann auch jeden Mann verstehen, der, wenn er mal wieder eine vernünftige Frau sehen will, mit dem Red Pill wissen, weil ich muss tatsächlich sagen, was uns hier begegnet, ist halt wirklich Female Nature. So sehe ich das. Also ich kombiniere das Wissen, das Wort des Gottes mit meinen Erkenntnissen von Female Nature. Ganz kurz, ich hatte noch eingangs ja dieses Video gesagt mit dem Pastor gestern, den ich kennengelernt habe, der verheiratet war mit 3 Kindern. Da kommen wir gleich zu, wie das bei dem lief. Dieses Paar lebte nach 15 Jahren Ehe nach diesen Prinzipien und deswegen mache ich dieses ganze Video, weil sowas habe ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben gesehen und ich bin 38 Jahre alt und deswegen würde ich sagen, das Risiko heute zu heiraten ist unkalkulierbar. Ich würde es persönlich nicht tun, weil ich diesen Frauen halt nicht weiter traue, als ich sie werfen kann. Das ist meine persönliche Erfahrung, aber bei ihm hat das funktioniert. Da komme ich am Ende des Videos zu. Also wirklich interessant. Der Schmuck der Unterordnung macht dich anmutig. Leg die Waffen nieder und höre auf, gegen deinen Mann zu kämpfen. Es steht dir nicht, sondern macht dich nur hässlich. Das sieht weder schön aus, noch ehrt es Gott. Du sollst nicht kämpfen und brauchst es auch nicht, denn Gott achtet auf dich. Die Textstelle geht ja weiter. So. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn der Mann dich ungerecht behandelt, dann sieht Gott es genauso wie dich, wenn du deinen Mann beherrschen willst. So, damit ist doch alles gesagt. Und das ist auch genau das, was ich schon immer lebe. Das heißt, wenn meine damaligen Frauen, Freundinnen, nicht gegen mich rebelliert hätten, dann hätte ich auch natürlich sie niemals ungerecht behandelt, habe ich die sowieso nicht. Ich habe die nur gerecht behandelt. Das heißt, je widerlicher die wurden, umso härter wurde ich auch. Aber ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, guck mal, sage ich, du baust eine dickere Mauer auf, sage ich, und ich schlage natürlich logischerweise stärker dagegen. Du baust eine noch dickere Mauer auf, sage ich, und ich hole einen Vorschlaghammer und schlage noch stärker dagegen. Und du mauerst noch mehr und ich schlage noch stärker dagegen, sage ich, weil ich mich von dir nicht beherrschen lasse. Entschuldige, du süßer Bär, ich bin gleich bei dir. Das ist genau das, wie ich das damals meiner Freundin auch erklärt habe. Aber weil sie als das schwächere Gefäß, ich weiß, dass sie das schwächere Gefäß ist, aber sie lässt nicht locker, sie rebelliert und kämpft gegen mich. So. Und dementsprechend habe ich natürlich, ich kann mich von ihr nicht beherrschen lassen. So, jedenfalls, aber hier ist auch gesagt, dass der Mann genauso, wir sind zwar gleichberechtigt, aber nicht gleichwertig, so wie es hier weiter oben stand. Und das ist halt auch hochinteressant, wo ist diese Textstelle? Wir sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. So, das ist ganz wichtig. Wir sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. So, der Mann und Führung, sage ich mal, ist ja auch nicht unbedingt ein Privileg des Mannes. Es ist ja auch eine Bürde, die die Familie vernünftig oder den Kreis, in dem man sich befindet, führen und ihm die Richtung geben zu müssen. Zu müssen, sage ich bewusst, weil einer muss diese Aufgabe übernehmen und das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Und das ist dieses Teile und Herrsche in Reinform, wo sich Mann und Frau gegenseitig zerfetzen und kein Schritt mehr in ihrem Leben weiterkommen können, weil der Mann auch seine Führungsrolle überhaupt nicht mehr übernehmen kann, weil er überhaupt dieses Peace of Mind gar nicht mehr hat, also diesen Frieden im Geist, um sich konzentrieren zu können. Weil die Frau, die rührt dem Mann ja den Schädel durch. Der weiß am Ende ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also ich bin zum Glück eine sehr starke Persönlichkeit, sodass ich regeneriere recht gut. Also ich gehe auch runter, leide, aber meine Regeneration ist halt wirklich, wirklich tough. Also ich komme immer wieder ganz gut zurück, wie ihr merkt. Hier ist also ganz klar gesagt, der Mann hat die Frau auch nicht ungerecht zu behandeln. Also wir sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Und so sehe ich das auch schon immer. Und das sagt mir meine Natur als Mann. Da brauche ich nichts zu lesen, das brauche ich nicht wissen, das weiß ich, seitdem ich auf dieser Welt bin. Und deswegen konnte ich auch zu meiner Mutter sagen, wenn ich was sage, hat Hand und Fuß, ja vor allem Fuß, habe ich gesagt. So, weil was sie sagt, hat halt keine Hand und Fuß. Sie ist auch nicht ihre Aufgabe, einer Mutter ihren Sohn zu belehren, das ist überhaupt nicht ihre Aufgabe, das kann sie gar nicht, das kann nur der Vater. Und deswegen haben wir ja diese ganzen Dysfunktionalitäten mit alleinerziehenden Müttern und so weiter. Ja, ich mache mal weiter. Also nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, es geht hier auch tatsächlich darum, der Mann hat seine Frau also ebenso wenig ungerecht zu behandeln, das sieht Gott genauso und er wünscht es auch nicht. So, der Mann soll seine Frau, er soll einsichtig mit ihr sein. Aber mit diesen Frauen heute einsichtig zu sein, ist nicht möglich, weil denen kann man keine Ehre mehr erweisen. Die machen Powerlifting, also als schwächeren Gefäß kann ich gar nicht mehr sagen, wenn so ein Exemplar vor mir steht, hier so eine MMA-Frau, die wiegt auch 85 Kilo, die hat breitere Schultern als ich, die ist ein ernstzunehmender Gegner. Also das ist nicht mehr so, dass das irgendwie ein schwächeres Gefäß ist. Die kann mehr Kreuzheben als ich. So, die hat zwar nicht die Durchsetzungsfähigkeit, wie ich sie habe, aber deswegen muss man die beruhigen. Also wenn die wirklich körperlich werden will, hat sie auch ihren Welpenschutz als Frau quasi schon allein mit ihrem Auftreten schon abgelegt. Sie ist ja kein schwächeres Gefäß mehr, sie ist ja ein überlegenes Gefäß quasi schon. Also wir leben in verrückten Zeiten. Das Salz in der Suppe. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Wenn beide, Mann und Frau, Gott fürchten, auf ihn hören und sich seinem Wort unterordnen, dann leben sie in Frieden miteinander, wie vor dem Sündenfall zu seiner Ehre. Dazu gehört, dass die Frau sich dem Mann unterordnet, genau wie die Einsicht des Mannes gegenüber seiner Frau. Logisch. Und wir Männer sind so, wir sind bis heute so, wir haben uns da nicht verändert. Wir sind einsichtig mit unserer Frau, aber sie hat logischerweise nicht gegen uns zu rebellieren und gegen uns zu kämpfen. Und egal, was wir ihr erklären, egal, was wir ihr sagen, anderer Meinung zu sein und nichts mehr einzusehen. Und das haben die Frauen abgelegt. Und daher kommt diese Problematik. Und das ist heftig, dass das hier in der Bibel schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren beschrieben ist. Und wenn sich meine Frau mir unterordnet, dann bin ich natürlich einsichtig mit ihr, dann habe ich doch gar nichts mit ihr zu streiten, dann freue ich mich, sie zu sehen. Aber wie viele Männer freuen sich denn gar nicht mehr, ihre Frau zu sehen? Ich weiß noch früher, wo ich Ausbildung gemacht habe, im Autohaus als Verkäufer, als Automobilkaufmann, da hat der Chef zum Mechaniker gesagt, Alex hieß der, glaube ich, da. Ja, Alex, sagt er, willst du nicht nach Hause gehen langsam mal? Ist jetzt Feierabend, ne? 18 Uhr, um 19 Uhr war der immer noch da, wir haben mit dem Chef noch ein bisschen geschnackt, weil wir vorne im Verkauf, wir hatten ja immer noch so viel zu bereden. Ach Chef, sagt er, nee, ich mache jetzt hier noch den Wagen zu Ende, sagt er, und dann lass mich hier die Werkstatt noch vorbereiten für morgen und dann schließe ich ab, ich habe ja einen Schlüssel. Also der wollte gar nicht nach Hause. Und im Nachhinein verstehe ich auch warum, der hatte so einen Besen da irgendwo, den wollte er gar nicht sehen. Ich kenne so viele Männer, die wollen gar nicht nach Hause. So, und ich habe das zum Schluss auch verstanden, weil ich sagte dann damals auch zu meiner Ex, die einzigen schönen Momente, die ich hier noch habe, sage ich, ist zwischen meinen Terminen, wenn ich mal alleine im Auto sitze. Einfach mal so ein Moment der Ruhe. Und wie traurig das geworden ist, wenn man als Mann als einzigen schönen Moment noch hat, wenn man kurz zwischen den Terminen im Auto sitzt. So weit kommt das dann. Und deswegen, okay, weiter geht's. Wir bekennen, dass der von Gott eingesetzten Eheordnung der Ehemann als Haupt der liebende Diener und Führer seiner Frau ist und die Ehefrau als Beistand in sich unterordneter Gemeinschaft ein vollwertiger Partner ihres Mannes. Das muss man erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Also die Frau ist ein vollwertiger Partner, aber auch nur in sich unterordnender Gemeinschaft. Als Beistand in sich unterordnender Gemeinschaft ist sie ein vollwertiger Partner. Das kann man nicht aus dem Kontext reißen. Sie ist kein vollwertiger Partner, ohne zu berücksichtigen, dass sie ein Beistand in sich unterordnender Gemeinschaft ist. Das heißt, wenn man das als Beistand weglässt, wenn sie kein Beistand mehr ist, mir nicht mehr beisteht und wenn sie sich mir nicht unterordnet, dann ist sie erst recht kein vollwertiger Partner. In dem Fall wird sie zum Gegner. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist die Situation, der sich, also auf jeden Fall 90%, wenn nicht mehr, ausgesetzt sehen. Ergänzung aus Erfahrung. Und das ist genial geschrieben von diesen Menschen. Kämpft die Frau gegen den Mann, sollte der Mann sich durchsetzen. Tut er es nicht, hat die Familie verloren. Der Mann kann gehen, vielleicht hat er es innerlich auch schon. Das ist dann die innerliche Kündigung. Das hat bei mir, also ist das ja auch so ein Prozess. Ich war ja innerlich mit meiner Ex auch schon fertig. Und dann, bis der Prozess dann eingeleitet ist, dass man dann auszieht und dass es dann weitergeht, da vergeht natürlich ein bisschen Zeit, ganz klar. Aber innerlich war ich von der schon getrennt, schon viel früher. Also das ist halt so. Ich mache da nochmal ein anderes Video, um euch besser verständlich zu machen, was einen überhaupt noch so lange gehalten hat. Das war nicht die Liebe. Das waren ganz andere Dinge. Gewinnt die Frau, kann er auch gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Natürlich kann er gehen, weil wenn er dann lässt er sich von der Frau beherrschen und dann ist die Familie ebenfalls verloren. Im schlimmsten Fall, auch das gibt es, bricht er vom vielen Gezanke nervlich zusammen und wird von anderen aus dem Haus getragen. So, das ist dann der Fall, wo die Frau, warum überleben die Frauen heute die Männer um 15 Jahre, um 20 Jahre? Und ich glaube da auch diesen ganzen Statistiken nicht, weil ich immer, wenn ich irgendwo sitze, mein Auto hier, weil wir haben ja so eine Firma, die machen Handwäsche mit meinen Autos und immer wenn ich, oh, ist eine Zecke? Nee. Feiner wäre, ich bin gleich bei dir. Immer wenn ich da mein Auto hingebe, lese ich beispielsweise die Zeitung und dann gucke ich mir auch die Todesstatistiken, die Todesanzeigen an. So. Und da sieht man immer sofort, die Männer werden, die sterben jung, 55, 63, 68, klar sind ein paar Ausreißer dabei, die werden 90, aber sehr viele Männer sterben sehr jung. Auch Frauen sterben, auch jung, wollen wir nicht verallgemeinern, aber die überwiegende Anzahl, so wie ich das beobachtet habe, werden viele Frauen steinalt und so viele Männer schaffen das nicht. Und das hängt damit zusammen. Wenn ich mir mein Leben lang immer nur Streit und Kampf zu Hause habe, das Zuhause soll, das eigene Zuhause soll ein Ort der Regeneration sein. Also ein Ort, wo ich zurück zu meiner Mitte finden und mich entspannen kann. Und was machen diese Frauen daraus aus unserem Zuhause? Die Hölle auf Erden. Für uns Männer. So, indem sie nichts mehr einsehen, indem sie gegen uns kämpfen und rebellieren, indem sie ja, uns jedweden Peace of Mind nehmen, unseren Seelenfrieden nehmen. Also es ist wirklich unglaublich. Und deswegen ist das hier für mich unter anderem, also ich verlange von Frauen die totale Unterwerfung. Komplett unter alles, in allem, so wie es in der Bibel steht. Genauso verlange ich das von einer Frau. Und dann darf sie sich für 6 Monate in meinem Orbit bewegen, wie man so schön sagt, und dann muss sie leider weitergehen, weil ich habe da das Vertrauen an diese Frauen verloren. In unserer westlichen Welt sowieso. Ich könnte mir irgendwie noch vorstellen vom Intellekt, wenn man jetzt Millionär ist und du hast jetzt eine Frau in, ich sag mal, in Südostasien und du hältst sie auf, du dominierst sie auf kleiner Flamme. Also Du gibst ihr ganz wenig, dass sie gerade so leben, also dass ihr Lebensstandard ein bisschen über dem dortigen Lebensstandard ist und aber auch nicht sich niemals an unsere westlichen Dinge angleicht und du musst sie natürlich da lassen, weil wenn du sie hier rüber holst, wird sie natürlich logischerweise diese Girl Power Mädels von hier kennenlernen, diese Frauen, und wird von denen natürlich wieder mit ihrer Philosophie vergiftet. Und ich könnte mir nur vorstellen, dass man auf diesem Wege da nochmal als Mann so ein bisschen an Weiblichkeit kommen kann, an dieses Feminine, was wir Männer wollen. Hier bei uns ist das komplett verloren. Das ist meine Meinung dazu. Ich sehe es nicht mehr. Egal, wo ich hingucke, sehe ich nur noch diese rebellischen, kämpferischen, starken Frauen, die sich gegen den Mann durchsetzen wollen. So, ja, Mädels, ihr habt nichts verstanden, wenn ihr euch gegen Männer durchsetzen wollt. So. Und damit schaden sie sich am Ende selbst. Aber wir aus der Manosphere, wir wissen, wo die hinkommen, wenn die dann 38 sind. Dann ist für die Frauen dann auch Game Over. Der eine hat mal in den Kommentaren, warum sage ich immer Mädchen, Frauen? Am Ende des Tages sind das für mich auch Frauen, sind auch nichts anderes als Mädchen. Weil das sind ja nie Frauen geworden, in diesem Sinne, wie es hier zum Beispiel beschrieben ist. Das sind kleine Kinder. Deswegen sage ich, meine Ex hasst das, wenn ich sage, Mädchen, pass auf, wie du mit mir redest, die ist 38. Nenn mich nicht Mädchen. Ja, aber in ihrem Kopf ist die immer 17 geblieben. Die kann die Zusammenhänge, die größeren Zusammenhänge gar nicht begreifen. Und deswegen ist das ja auch schon in der ewigen Lebensordnung festgeschrieben, dass der Mann über die Frau herrscht. Wir sind gleichberechtigt, aber wir sind nicht, ich vergesse es immer wieder, aber es ist so genial. Wir sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Genau, wir sind nicht gleichberechtigt. Dummes Zeug, verzeiht mir. Kimi, es geht sofort los, du Großer. Ich bin durch. So, Leute, danke für eure Aufmerksamkeit, aber es war mir wichtig. Nein, ich bin nicht durch. Kimi, gib mir noch 5 Minuten, du Großer Bär. Ich wollte ja jetzt noch von dem Pastor erzählen, wie das bei dem war, was mich überhaupt dazu inspiriert hat, dieses Video zu machen. Lass mir einmal den Großen. Komm mal her, du Großer. Ja. Komm mal, hopp. Ja. Oh, richtig lieb. Ja, lieb dich auch. Guck mal, Kimi, du bist mit drauf. Ein großer Bär. Es geht gleich los. Ja. So, wollen wir ganz kurz Pause machen? Jetzt muss ich nochmal einen von dem Pastor erzählen, von gestern. Bevor ich das jetzt vergesse. Nochmal Sitz. Ja. So, jedenfalls wollte ich euch ja noch von dem Pastor erzählen, von gestern. Also, das war der Wahnsinn. Der hat ja diese Dinge die Offenbarungslehre und so weiter. Der hat das ja in der Theologie studiert. Das war ein junger Pastor in meinem Alter, der war 37. So, der war verheiratet und hatte 3 Kinder. Was ich jedenfalls sagen wollte ist, wir haben gestern eine Immobilie besichtigt und ich bin mit der Familie da durch. Und dann ging es darum, dass er dann mit mir, es hat ihm also gefallen, alles sehr nett und freundlich, die Kinder wirklich top erzogen, die Frau top, also wirklich gut, also das habe ich so noch nie gesehen. Die Frau war die ganze Zeit leise, also genauso wie das hier beschrieben ist. Die hat nichts gesagt, gar nichts, die hat nichts gefragt und sie hat nichts gesagt. Sie hat nur mit den Kindern und ja, kommt mal mit. Und während der Mann mich die ganzen kaufrelevanten Fakten gefragt hat, wie es sich nun verhält mit dem Preis, was sind die einzelnen Kosten, wie stellt sich das dar, wann wurden die kostenrelevanten Dinge wie Dach, Heizung und so weiter ausgetauscht, war sie die ganze Zeit ruhig, die ganze Zeit. Und hat auch mit den Kindern den Garten gezeigt, so zum Schluss waren wir mit der Besichtigung durch, standen draußen vorm Haus und dann wollte er mit mir nochmal das Preisgespräch führen. So, in dem Moment musst ihr euch vorstellen, er hatte 2 Söhne und eine Tochter. Die beiden Söhne waren so 5 und 8 und die Tochter war 10 oder 11. Und dann wollte er mit mir das Preisgespräch führen und jetzt wird es interessant. In dem Moment fängt die Tochter irgendwann von unten, Papa, und dann sagte die Frau, du, sagte ganz leise zu ihrer Tochter, dein Vater hat gerade ein wichtiges Gespräch mit dem Mann zu bereden, hat sie gesagt, ne, die beiden müssen was Wichtiges jetzt besprechen, das kannst du jetzt nicht unterbrechen, sei jetzt mal bitte einen Moment ruhig, sagte sie, wir gehen jetzt einfach mal hier hinten lang, dass die beiden Männer das in Ruhe besprechen können, hat die Mutter gesagt. Und in dem Moment ging sie schon mit den 3 Kindern weg und er war überhaupt nicht irritiert, er war die ganze Zeit fokussiert bei mir am Blick, ja, die ganze Zeit fokussiert mit dem Gespräch, das er mit mir geführt hat. Und seine Frau hat ihn unterstützt als seine Gehilfin und hat die Kinder genommen und hat die weggebracht. Und hat mit denen sich da hinten dann das Grundstück von der anderen Seite noch ein bisschen angeguckt, damit die Männer in Ruhe ihren Männerpart bereden können. Und das hat sie gemacht, ohne dazu aufgefordert werden zu müssen. Und das fand ich also wirklich heftig. Und das wird man heute nicht mehr finden. Denn heute würde die Frau selbst sagen, zu ihrem Mann, die würde sagen, Uwe, deine Tochter will was von dir. Willst du ihr keine Aufmerksamkeit schenken? Das würde die westliche Frau sagen. Und den Mann wieder völlig aus seinem, er will gerade ein Preisgespräch führen. Es geht um 450.000 Euro, 10.000 Euro Verhandlung mehr oder weniger ist eine Menge Geld. Aber wie gesagt, das ist mit diesen heutigen Frauen, ist diese Rationalität einfach nicht mehr möglich. Jedenfalls hat er mir dann auch noch gesagt, dass er mit seiner Frau gemeinsam gebetet hat, dass dieses Haus, und das fand ich wirklich toll, die beiden haben zusammen gebetet, dass dieses Haus für die Familie das Richtige ist und dass der Herrgott ihnen das bitte so segnen möge. Und das fand ich heftig, also alleine die Lehre für mich daraus, dass seine Frau auch mit gebetet hat. Weil ich habe noch nie eine Frau gesehen, quasi, die authentisch, also von dieser jüngeren Generation, von dieser Generation Y, diese Millennials, die sind meine Generation sind, und die Jüngeren, die glauben alle an gar nichts mehr. Die glauben ans Fernsehgucken und an Germany's Next Topmodel und die glauben auf IG ihre Follower-Base zu pushen, aber die glauben an nichts anderes mehr. An irgendwelche Wahrheiten glauben die nicht. An irgendwelche alten Lehren oder an irgendwelche sinnvollen Zusammenhänge. Oder irgendwen unterstützen zu wollen, das kann man mit denen alles vergessen. Ja, Männer, also wie gesagt, ich wollte euch das nur mal vor Augen führen, weil ich finde, wir sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. So war das. Wo war das nochmal? Wir sind gleichwertig, aber nicht gleich. Kimi, ich bin sofort bei dir. Großer Bär. Wo ist es denn schon wieder? Oh, du Tickbär. So. Ich blöd? Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt, genau. Wir sind von gleichem Wert, aber wir haben nicht die gleichen Rechte. Ja, so ist das, Männer. Ich werde euch diese Seite hier unten verlinken. Jo, jetzt geht's los, ich bin durch, Großer. Ich werde euch diese Seite hier runter verlinken, dass ihr das auf jeden Fall mal nochmal in aller Ruhe durchlesen könnt. Wie gesagt, die Bibel ist das Erste, die Bibel ist wahnsinnig, das Wort Gottes ist Red Pill. Das kann ich nur so zum Ende sagen. Ja, Männer, geht auf die Seite von Zeltmacher, lest euch das in Ruhe durch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir wieder was in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback und lasst mir ein Abo da. Bis morgen, Männer. Tschüss. So, du großer Bär. Jetzt können wir los. Ja.